Ho ho ho ho. Steht hier so rum. Oh, mein Tee wird kalt. Kommt der Mike, ich höre dich nicht, Song. Oh Mike, ich würde dich gerne hören. oh Mike. Ich würde dich gerne hören tonight, oh Mike. Und jetzt fällt mir nichts mehr ein. Schon mal gehört. Autsch. Kleiner Finger tut weh. C-Moll könnte sein. einfach los. Wir haben alle mal angefangen, besonders ich. Besonders viel Fehler gemacht am Anfang. So einer, wie jetzt gerade passiert ist. Weil blind spielen ist auch so eine Sache. Und nebenher singen ist noch viel schwieriger. Sonst fühle ich mich so allein.